alle Macht, die geht vom Volk aus. Hab ich gedacht, voll Ernte daraus, dass ich heute nur entscheiden kann, was abends läuft im Fernsehen an. Da bin ich frei und darf sogar wählen, mit welchem Bier ich mich nach Feierabend quäle. Dem, das ich reiche, sollte dem Menschen klar, er gehört allein der Bilder der GmbH. Erhöht die Steuern und nehmt mich doch auf. Die Zahlen gern und lernt daraus, dass ohne mich nicht funktionieren kann.